Der Wiener Physiker und Schriftsteller Friedrich Bestenreiner war 30 Jahre lang im Forschungsmanagement eines deutschen Industriekonzerns tätig. Was dort in den Entwicklungslabors vor sich geht, hat Bestenreiner in seinem Hörspiel Eine ehrenwerte Gesellschaft auf die Spitze getrieben. Die angesehene Elbchemie AG steht kurz davor, einen bahnbrechenden Schiffsanstrich auf den Markt zu bringen. Doch die Konkurrenz schläft nicht. Das Panorama fasziniert mich. Das Werksgelände mit seinen rauchenden Schloten, der silbrig glänzende, majestätisch dahinfließende Strom mit seinen Schiffen, das leuchtende Elbkreuz hoch über den Werkshallen. Eine imposante Präsentation industrieller Macht. Großartig. Ich nehme an, Sie haben die weite Reise nicht gemacht, um mir die Aussicht zu erklären, Herr... Parsen. Gottfried Parsen. Aus Zürich? Aus Basel. Was kann ich für Sie tun? Meine Zeit ist bemessen. Verständlich. Ist doch Alfred Brühlheisen, -Y, Generaldirektor des Elbkonzerns. Bundesverdienstkreuz erster Klasse. Eine durchaus ehrenwerte Aktiengesellschaft, die Elbchemie AG. Weithin sichtbar erstrahlt des Nachts aus zehntausenden Glühbirnen das berühmte Elbkreuz im Benzolring, nur noch überragt vom wolkenkratzerähnlichen Verwaltungsgebäude. Frau Professor, Sie schlagen also Dr. Arnim vom Weyerhaus als Ihren Nachfolger vor. Von Weyerhaus ist mein bester Mitarbeiter. Wissenschaftliche Veröffentlichungen, internationale Anerkennung. Der berühmte Charles E. Ives Award, der ihm dieses Jahr verliehen worden ist. Last not least, seine Patente, die dem Konzern Milliarden eingebracht haben. Frau Professor Marianne Biedermann, Direktorin im Vorstandsrang. Hochverdiente Leiterin des wissenschaftlichen Zentrallabors. Altershalber vor dem Ausscheiden aus der Firma. Sehr schön. Ich hoffe allerdings, dass Sie dem Unternehmen weiterhin beratend zur Verfügung stehen werden. Selbstverständlich. Nun gut. Dr. Arnim von Weyerhaus. Ja. Ich habe hier seine Personalakte vorliegen. Herr Dr. von Weyerhaus ist unverheiratet. So ist es. Kennen Sie ihn sonst näher? Ich meine, seine persönlichen Umstände? Nein, wir verkehren nur dienstlich und fachlich miteinander. Er ist also ein Single, wie man heutzutage so schön sagt. Und das mit seinen 45 Jahren. Alfred Brühlheisen ist, das muss zu seiner Charakterisierung nachgetragen werden, ein Mann von ehernen moralischen Grundsätzen. Ein Mann, der Ihr Nachfolger wird, Frau Professor Biedermann, hat eine Person mit untadligem, geradlinigem Lebensweg und gefestigten sittlichen Prinzipien zu sein. Dr. von Weyerhaus... Sollte verheiratet sein, meine Gnädigste. Braucht Frau und Kinder. Mit einem Wort eine Familie, in deren Schoß er jene Konzentration und Arbeitskraft sammeln kann, die ihn befähigen, die schwierigen und verantwortungsvollen Aufgaben in unserem Unternehmen zu bewältigen. Jawohl, alle Lebenskraft der Firma. Tja, ein Mann im Vorstandsrang braucht ein repräsentatives Haus. Er muss Gesellschaften geben, internationale Kontakte pflegen. Und in bzw. über all dem die Gäste empfangend, die Honneurs vollführend, parlierend, brillierend, repräsentierend, die Dame des Hauses. Ich bin da vielleicht etwas altmodisch. Ich denke... Nachdem meine erste Frau leider so früh verstorben ist, habe ich dann... Nun gut, das sind meine persönlichen Ansichten. Ich werde die Sache vor die Vorstandskonferenz bringen. 30. Stockwerk, Konferenzsaal. Vorstandssitzung der Elbchemie Westerhusen. 119.236 Mitarbeiter. Vor nahezu 200 Jahren aus dem handwerklichen Betrieb des Simon Gotthold Westerhus zur Herstellung von Schiffsfarben hervorgegangen. Bitte, meine Damen und Herren. Der Nachfolger für Frau Professor Biedermann ist hiermit bestätigt. Herr Dr. Arnim von Weyerhaus. Natürlich wird die Ernennung erst zum Zeitpunkt des wirklichen Ausscheidens seiner Vorgängerin, also in einem halben Jahr, erfolgen. Bis dahin bitte ich um Stillschweigen. Wir wenden uns jetzt einem anderen, nicht minder wichtigen Thema zu. Oberkriminalrat AD Hadamek, bitte. Der Sicherheitschef des Konzerns hat das Wort. Frau Professor Biedermann, ich muss Sie leider mit einem recht unangenehmen Umstand konfrontieren. Ist etwas mit dem Zentrallabor? Herr Hadamick hat mich im Anschluss an unsere Sicherheitskonferenz darüber informiert. Ja. Also es gingen da Gerüchte einher, Dr. von Weyerhaus, also dieser Weyerhaus, sei homosexuell. Oh Gott. Ja. Oh Gott, liebe Frau Professor Biedermann. Und das im Vorstandsrang. Undenkbar. Erschwerend kommt noch hinzu, dass Weyerhaus seine unglückliche Veranlagung geheim hält. Und das ist das Entscheidende. Ein Mann mit diesem Charakterprofil ist erpressbar. Verstehen Sie das? Erpressbar. Homosexuell. Ich bin erschüttert. So ein lieber Mensch. Naja, aber gut. Frau Professor Dr. Marianne Biedermann ist eine Dame von 65. Und... Weyerhaus ist untragbar für die Stelle eines Direktors im Vorstandsrang. Aber wir können ihn doch nicht... Er wird seine bisherige Stelle behalten. Im Gehalt vorrücken, eine großzügige jährliche Sondervergütung bekommen und selbstverständlich weiterhin Gelegenheit haben, seine sicher hervorragende Arbeitskraft in den Dienst unseres Unternehmens zu stellen. Selbstverständlich. Ich hoffe, Sie verstehen, meine Gnädigste. Selbstverständlich. Mir ist in letzter Zeit ein anderer Ihrer Mitarbeiter aufgefallen, Frau Professor, der mit einer besonderen Idee hervorgetreten ist. Sie meinen Herrn Sacrum-AP? Genau. Ah, Herr Henning Eutin. Doktor der Chemie im Wissenschaftlichen Zentrallabor. 45, 20 Jahre Elbchemie. Verheiratet mit Ute Eutin, geborene Jessen, Mathematiklehrerin, zwei Kinder, Tochter und Sohn, beide Studenten, Medizin, Wirtschaftswissenschaft. Du warst mal wieder in Hochform, Henning. Ja? Wirklich? Wir treffen Herrn Dr. Henning Eutin, allerdings nicht im Wissenschaftlichen Zentrallaboratorium an, vor einer seiner Destillationsapparaturen stehend, sondern im Bette liegend bei seiner Freundin. Und das in einem ziemlich unbekleideten Zustand. Schon zäh. Bis zum nächsten Freitag. Wie? Susi Kröger ist Chemieassistentin im Chromatographie-Laboratorium des zu Dr. Eutins gehörigen Laborkomplexes. Hübsch bis zur Schönheit. Und nicht frei von Daseinslust. Kurz und gut, Dr. Eutin hat eine Liaison mit einer Person im abhängigen Verhältnis, wie es so heißt und wie es ebenso geht. Ist was? Na, nächsten Freitag ist es ein bisschen schwierig. Wieso? Ja, das ist ja der 15. Ja, ja und? Geburtstag. Du liebe Zeit. Ja, aber eben nicht meine. Ja. Wie alt wird denn deine Quadratwurzelzicke? Bitte, Susi, du sollst nicht so von Ute sprechen. Sie ist immerhin die Mutter meiner Kinder. Mm. Gott, ja. Die heilige Familie. Susi. Entschuldige, es war nicht so gemeint. Ich sterb schon nicht vor Einsamkeit, also. Zieh deinen Geburtstag durch und komm halt am Dienstag. Hm? Wie immer. Meine Damen und Herren, Herr Dr. Eutin wird uns jetzt über seine Jahrhundertidee orientieren. 30. Stockwerk Konferenzsaal. Vorstandssitzung der Elbchemie Westerhusen. Hansa Chrom AP. Die neue Wunderwaffe der Elbchemie. Also Eutin, schießen Sie los. Danke. Eine kleine Anmerkung. Dr. Henning Eutin ist von seiner Nominierung zum Leiter des Zentrallabors noch in Unkenntnis gelassen. Bis zum realen Zeitpunkt des Ausscheidens seines Vorgängers. Hansa Chrom AP ist, kurz gesagt, eine Schiffsunterwasserfabel. Formeln, Diagramme und Tabellen, mit dem Beamer projiziert, illustrieren das neuartige Prinzip und die unkonventionelle chemische Wirkungsweise von Hansa Chrom AP. Konventionelle Unterwasserfarben, die sogenannten Anti-Fouling-Lacke, mit denen Schiffsrümpfe gemalt werden, um deren pflanzlichen und tierischen Bewuchs zu vermeiden, enthalten Gifte. die auf die Unterwasserflora und Fauna tödlich wirken, sobald sie mit dem Schiffsrumpf in Kontakt kommen. Hansachrom AP hingegen ist nicht giftig, sondern sendet einen Duftstoff aus, der die Flora und Fauna sozusagen in die Flucht schlägt, sie also sich gar nicht erst dem Schiffsrumpf nähern lässt. Das Schiff stinkt also unter Wasser, kann man das so sagen, Doktor? Das kann man so sagen, richtig. Das Schiff stinkt. Aber natürlich nur für die unerwünschten Lebewesen. Dabei ergibt sich ein wesentlich geringerer Verschleiß des Antifouling-Anstriches. Damit längere Wartungszyklen für die Unterwasserbehandlung, was für den Schiffsbetrieb wiederum wesentliche Einsparungen ergibt und damit einhergehend unseren Konkurrenzvorteil vor herkömmlichen Produkten. Sehr gut, Eutin. Sehr gut. Ist es richtig, diesen Gestankstoff, wenn ich mal so sagen darf, mit einer Art negativ wirkendem Pheromon zu vergleichen? Ja, das ist das Prinzip. Pheromone sind Sexualduftstoffe, die auf Lebewesen anziehend wirken. Von der Mücke bis zum Elefanten. Der Mensch nicht ausgeschlossen. Ja, richtig, richtig, der Mensch nicht ausgeschlossen. Deshalb führt unser Farbstoff das Codezeichen AP, das heißt... Antipheromon, ja. Hansachrom AP. Ja. Woran sich nun die Frage schließt, wann dieser ganze Komplex zum Patent angemeldet werden soll. Jetzt? Oder zum Zeitpunkt der Markteinführung des Produktes? So bald wie möglich. Ich weiß nicht, Dr. Eutin. Ihr Projekt ist unkonventionell. Verrückt, im gewissen Sinne. Es ist nicht anzunehmen, dass die Konkurrenz so schnell auf eine dermaßen ausgefallene Idee kommt. Aber ganz auf den Kopf gefallen sind meine Kollegen auch nicht. Nichts ist ohne Risiko in dieser Welt. Mit einer vorzeitigen Patentanmeldung geben wir unsere Grundlagen preis und die Konkurrenz setzt sich Tag und Nacht auf den Hintern, um unsere Idee zu umgehen. Ja. Lassen wir die Anmeldung also noch ein Weilchen ruhen. Susi, heute ist doch Freitag. Du hast es erfasst, Lilly. Heute ist Freitag. Café Leon. Susis Stammlokal mit angeschlossener Clubsauna Reeperbahn. Nach Rot changierendes Zwielicht. Der Bademeister heißt Yoshi, macht die Aufgüsse und wirkt auch sonst als Faktotum. Ist es aus? Hast du den Schlawiner in die Sonne gehängt? Zum Trocknen? Ich bin doch nicht blöd. Oder hätte ich? Lilly ist die Chefin des Etablissements, Susis Freundin. Und trägt im Dienst vorzugsweise keine Unterwäsche. Nee, der weiß, was er an mir hat. Das ist eben so mit den heiligen Ehemännern, das weißt du doch selber, oder? Oh mein Gott, ja. Und ob ich das weiß. Zum Thema, warum bist du hier heute hier? Diese Logarithmen-Tussi hat Geburtstag. Ausgerechnet an einem Freitag. Das lässt dir einfach so gefallen. Ach, Lilly. Warst du wenigstens beim Arzt? Dazu brauche ich keinen Arzt. Den Test gibt es in der Apotheke. Und? Positiv. Meine Güte. Von ihm? Mhm. Bist du ganz sicher? Absolut. Ja, bitte? Hi, Miller. Jake Miller. Was wollen Sie? Ich will Ihnen keinen Staubsauger verkaufen und auch keinen Illustrierter. Im Gegenteil, ich will Ihnen etwas abkaufen. Danke, wir haben nichts zu verkaufen. Oh, I wouldn't say that, ma'am. Jeder hat etwas zu verkaufen. Aber ich habe Ihnen erst zwei Mitteilungen zu machen. Sagen Sie jetzt bloß nicht eine gute und eine schlechte. Das sind abgedroschene Scherze. Aber leider, das ist so. Von zwei Nachrichten ist immer eine besser und die andere schlechter. Well, es wird Sie überraschen zu erfahren, der Vorstand der Elbchemie AG... Ich weiß, wo die Firma meines Mannes ist. Ihr Mann, right. Der Vorstand will ihn befördern. Zum Was? Leiter vom wissenschaftlichen Zentrallabor. Oh Gott! Oh Gott! Yes. Nachfolger für Frau Professor Dr. Biedermann. Mit Executive Status, Dienst-Mercedes und Villa an der Elbchaussee. Oh. Das ist in der Nachricht, ain't it? Ja... mein Mann... Weiß noch nichts davon. Das ist üblich in der Branche. Und woher wissen Sie? Ich habe so meine Quellen. That's my job. Oh Gott. Kommen Sie doch rein. Darf ich Ihnen etwas anbieten? No thanks. Aber nehmen Sie ruhig ein Gläschen. Das habe ich jetzt nötig. Ich denke, Sie brauchen noch ein zweites Gläschen, Ma'am, weil Susie ist schwanger. Was sagen Sie da? Schwanger. Noch nicht lang, aber schwanger ist schwanger. I suppose Sie kennen die Dame. Ich weiß von der Geschichte. Well, sehen Sie, das war die zweite Nachricht. And you still think we're talking about abgedroschene Scherze? Sie sind zynisch. Was wollen Sie? Ich bin interessiert an gewissen Informationen. Was für Informationen? Von Elbchemie. Wissenschaftliche, technische Informationen. Verlassen Sie mein Haus. Sofort. Oder ich rufe die Polizei. Oh, please, come on, ma'am. Hören Sie mir erst zu. Okay, Ihr Mann geht fremd. Sie sind eine kluge Frau und tolerieren es für gemeinsame Interessen, die Sie mit Ihrem Mann verbinden. Für diese Ideale, da lohnt es sich doch, etwas tolerant zu sein, oder denken Sie nicht? Was sind Sie für ein Mensch? Ich habe mit Ihnen ja nur über eine mögliche Zukunft gesprochen. Für mich macht das keine Probleme, aber für Sie, gnädige Frau und Ihren Mann, stellen Sie sich vor, der Lebenswandel des Herrn Dr. Henning Eutin wird bekannt. Eine Geliebte im eigenen Laden, Sex mit Subordinates, ein unehrliches Kind und das für die Ohren vom frommen Generaldirektor Alfred Brühlheisen. Ach, terrible, liebe gnädige Frau. Image kaputt, big money, Villa, Mercedes, Yacht, goodbye. And your society, Ihre beiden Kinder, the family. Sie sind ein Schwein. Oh, I'm sorry. A sort of professional deformation. Well, denken Sie darüber nach, ma'am. And now, let's talk business. Hast du es ihm endlich gesagt? Noch nicht. Jetzt wird's aber Zeit. Ich werde mich hüten. Am Ende schickt er mich noch zum Wegmachen. Das wäre doch das Beste, was dir passieren könnte. Menschenskind Susi. Ich will es aber. Bist du verrückt? Genau, so verrückt bin ich. Gott, Kind. Na schön, jeder wie er kann und muss. Gehst du zum Aufguss? Der Yoshi hat schon nach dir gefragt. Lilly, es hat sich was geändert in meinem Leben. Wir waren mal tolle Freundinnen. Ja, wirklich. Glaub mir, daran hat sich auch nichts geändert. Aber ich habe jetzt ein anderes Leben. Mhm. Ein Job. Und der macht mir Spaß. Na toll. Komm mal, zuerst habe ich Kessel geputzt, im braunen Kittel. Dann habe ich was gelernt. Jetzt bin ich Chemieassistentin und arbeite am Chromatographen. Super. In einem weißen Kittel. Und das verdanke ich nur ihm. Sag mal, liebst du am Ende diesen... Wen diesen? Nein, deinen Kindsvater. No comment. Oh Gott. Wenn die Konkurrenz deinen blöden Lack abkupfert, wird das die Hansa-Chemie nicht umbringen? Wenn nicht, hausen wir auf ewig in dem Proletenschuppen hier. Das kommt nicht in Frage. Ich bin ein seriöser Wissenschaftler. Ein naiver Trottel bist du. Ich beziehe ein anständiges Gehalt, von dem du gut lebst. Und die Kinder auch. Außerdem wird sich mit dem Brühlheisen wohl noch ein Wort reden lassen. Lass die Sache an uns herankommen. Herankommen lassen. Und deine verdammte Hure, hä? Hört das denn ewig nicht auf? Ach, du hast dich doch ganz gut arrangiert mit dieser Sache. Hä? Arrangiert. Reden wir also lieber nicht über Dinge, die zu nichts führen. Jahrelang habe ich mich damit abgefunden und deine Affären ertragen. Aber irgendwann, mein Lieber, ist da mal Schluss? Eins sag ich dir, wenn das den Bach runtergeht mit deiner Beförderung, dann lasse ich mich von dir scheiden. Jawohl, dann darfst du mir bezahlen und deiner Nutte obendrein. Und denk daran, das Haus gehört mir. Das habe ich bezahlt. Von meiner Mitgift. Du hast ja nichts weiter in die Ehe gebracht als zerrissene Unterhosen. Oh, charmant. Ich verkaufe diese Hütte da und geh fort. Dann stehst du nämlich auf der Straße. Oder ja? Noch besser. Ich vermiete dir die Bude. Dir, deinem Labormäuschen und deinem verdammten neuen Vaterglück. Was? Mach's was. Die Herzdame befindet sich in hoffnungsvollen Umständen. Mit anderen Worten, ist schwanger. Wusstest du das noch nicht? Du wirst Geld brauchen, mein Lieber. Viel Geld. Für was denn? Für die Abtreibung. Die Produktionsvorbereitung für Hansachrom AP im Werk Westerhusen läuft auf Hochtouren. Autoklaven, Destillationskolonnen, Reaktionsgefäße, Mischkessel, Pigmentmühlen, Apfelautomaten. Das Produkt soll in zwei Formen auf dem Markt erscheinen. Hansachrom APL als Lösungsmittelanstrich, Hansachrom APZ als Zweikomponentenlack, je nach Verwendungszweck. Selbstmord, Herr Kommissar? Klarer Fall. Bringen Sie die Waffe dennoch gleich mal zur Spurensicherung. Das Wohnzimmer von Dr. von Weyerhaus. Der Unglückliche liegt mit dem Kopf auf dem Schreibtisch auf einem Bündel Akten. Der rechte Arm hängt herunter, hat die Waffe fallen lassen. Und Philipp? Ja, Chef? Rufen Sie die Firma an, die Elbchemie. Wieso? Wir wollen da keinen Alleingang. Die Papiere auf dem Schreibtisch sind möglicherweise vertraulich. Über alle menschliche Tragik hinaus hat dieser Fall noch eine ganz andere Dimension. Eine katastrophale Dimension, die unmittelbar den Konzern betrifft. Sehen Sie. 30. Stockwerk, Konferenzsaal. Vorstandssitzung der Elbchemie Westerhusen. Hoch über Werkshallen und dem majestätisch dahinfließenden Elbestrom. Nur Herr Generaldirektor Brühlheisen fehlt. Er hatte eine dringende Geschäftsreise nach Brasilien anzutreten und lässt sich von Frau Professor Biedermann vertreten. Wissen Sie, was diese Klarsichthülle enthält? Die große alte Dame der Elbchemie hebt jetzt mit Daumen und Zeigefinger eine Plastikhülle empor. Ein blutverschmiertes Papier. Es lag unter dem Kopf des Toten von Weyerhaus. Die Spurensicherung der Kriminalpolizei hat das Papier bildtechnisch behandelt. Es handelt sich um eine vertrauliche Mitteilung eines Sachbearbeiters im Europäischen Patentamt in München. Offensichtlich ein Kollege von Weyerhaus. Demzufolge ist vor 3 Wochen ein Patent angemeldet worden. Was? Ich lese. Verfahren zur Verhinderung von pflanzlichem und tierischem Bewuchs auf Schiffsrümpfen. Und was glauben Sie von wem? Von wem? Wer zeichnet als Erfinder? Ja, wer? Die Schaffhausener Farbenwerke AG. Eine Tochterfirma der United Chemistry Illinois Incorporated. Stärkster und gefährlichster Konkurrent der Elbchemie. Das ist die eigentliche Tragödie, meine Herren. Mit genau den erfinderischen Merkmalen von Hansachrom AP. Ich frage Sie, Herr Hadamick, wie konnte das passieren? Oberkriminalrat AD, Sicherheitschef des Elbkonzerns. Von Frau Professor Biedermann zur Vorstandskonferenz geladen. Ich gebe die Frage an Dr. Eutin weiter. Sie haben gemeinsam mit von Weyerhaus... Ach Gott, Hadamick, Sie machen es sich aber einfach. Da haben Sie alle technischen Sicherheitsmaßnahmen getroffen, die man sich nur denken kann. Telefone abhörsicher gemacht. Alle drahtlosen Computer, Keyboards und Mäuse wieder verkabelt, damit keiner von außerhalb unseren Schriftverkehr mitlesen kann. Dem angloamerikanischen Spracherkennungssystem UK-USA, Echelon, mitsamt seinen Satelliten eine lange Nase gedreht. Technik, wohin man blickt. Worauf wollen Sie mit hinaus? Mit Ihrer technischen Abwehr haben Sie den Konzern zu einer Sicherheitsfestung gemacht. Alle Achtung. Ich habe eben mein Bestes getan. Vertrags- und auftragskonform. Eben. Mit technischen Mitteln. Können Sie sich bitte etwas verständlicher ausdrücken, Herr Dr. Eutin? Dieses blutverschmierte Papier beweist es. Ich glaube, ich weiß, was Herr Dr. Eutin meint. Es gibt ja nicht nur die elektronische Hochtechnologie. Für viele, viele Millionen. Sondern auch Opas gute, alte, klassische Dampfspionage. Im Matahari-Stil, wenn ich mich so ausdrücken darf. Die Hightech-Spionage vernichtet unter Umständen Milliardenwerte. Die persönliche Spionage. Menschen, Ehen, Familien. Schicksale. Sie ist die grausamste, verbrecherischste Version der Ausspähung von Geheimnissen. Das hat den armen Weyerhaus das Leben gekostet. Irgendetwas stinkt an der Sache, Boss. Tragödie, Verrat, Schuld, Selbstmord. Fall abgeschlossen. Gut und schön. Sie wissen, dass die Elbchemie diese Geschichte mit strengster Vertraulichkeit behandelt wissen möchte. Hauptkommissar Tomschak und sein Assistent Philipp. Im Büro der Mordkommission 2. Polizeipräsidium Hamburg. Klar wie Alsterwasser, Boss. Aber ich frage Sie, warum hat der Unglückliche einen Schalldämpfer benutzt? Dieses unhandliche Ding. Aus Rücksicht auf den Nachbarn, damit das Baby nicht aufwacht? Halten Sie sich mal eine Pistole mit Schalldämpfer an die Birne und drücken dann ab. Sie haben wieder einmal Ihren fantasievollen Tag, Philipp. Auf der Waffe befinden sich nur die Fingerabdrücke des Opfers, Selbstmordopfers. So war der erste Befund der Spurensicherung. Philipp setzt eine triumphierende Miene auf und holt ein Papier aus seiner Brusttasche. Hier ist noch ein Nachtisch der Spurensicherung, Boss. Soeben abgeholt. Zeigen Sie her. Ein süßer Nachtisch, wenn Sie mich fragen. Oh, du lieber Himmel, dass ich das vergessen konnte. Zu Ihrem Trost, ich auch. Nobody's perfect. Aber letzten Endes siegt doch immer das Gute. Hm? Die Fingerabdrücke des Opfers, außen richtig gut, aber innen, auf dem Magazin im Schaft, jede Menge andere. Und was das Schöne ist an der Sache, ich habe mich nämlich gleich mal mit dem Erkennungsdienst quergezogen. Den Bruder, der seine Pfoten auf dem Magazin hinterlassen hat, kennen wir. Schon mal was von Schnecke gehört? Du bist also die rote Lilly. Was dagegen? Oh nein, oh nein. Möchtest du einen Drink? An sich schon, aber jetzt bin ich im Dienst. Oh Gott, der Ernst des Lebens. Du sagst es. Nichts ist ernst zu nehmen in diesem Leben als das Überleben. Wo immer, wann immer, wie immer. Du bist eine richtige Philosophin, Lilly. Davon mal abgesehen, der Schnecke sitzt. Nein, der Schnecke sitzt? Wo denn? Wo er immer sitzt, wenn er sitzt, bei uns. Aber nicht lange. Das wird sich noch herausstellen. Der Schnecke ist dein Freund. Das ist korrekt. Und er war bei dir, sagt er. In der Nacht, als von Weyerhaus erschossen wurde. Das ist korrekt. Hör endlich auf mit deinem blöden Korrekt. Er war also bei dir. Du kannst das vor Gericht beeiden. Die Wahrheit, die ganze Wahrheit, nichts als die Wahrheit, da fährt die Bahn drüber. Einen schönen Ring hast du da. Gute Kundschaft, was? Nix Kundschaft. So großzügig sind die ja nun auch wieder nicht, ne? Ist ein harter Job, Herr Philipp. Mühsam ernährt sich das. Ja, mir kommen gleich die Tränen. Ich möchte wissen, von wem der Ring ist. Der Ring da? Ein Geschenk. Aus Freundschaft. Sag bloß Schnecke. Ja, warum nicht? Dann gib mir mal das teure Stück. Den Ring? Dir? Als Leihgabe. Vorläufig wenigstens. Also, was ist? Ich spinn doch nicht. Du, ich hab den Eindruck, du hast immer noch nicht geschnallt, um was es geht. Ja, um was geht es denn? Um Mord, Süße. Um Mord. Also, der Ring stammt aus einem Bruch in einen Juwelierladen in Düsseldorf. Und der fand genau in der Nacht statt, in der von Weyerhaus erschossen wurde. Der Schnecke kann also nicht der Mörder sein. Wenn wir an der Mordtheorie festhalten. Was wir mittlerweile tun. Also ist dem Schnecke die Walter gestohlen worden? Oder er hat sie verscherbelt? Ja, wird wohl das Erste behaupten. Was wir ihm nicht glauben müssen. Wir lassen ihn so lange brummen, bis er mit der Wahrheit herausrückt. Immerhin hat er ja noch einen Einbruch auf dem Kerbholz. Worüber man ihn wegsehen könnte, wenn... So weit wären wir also, Herr Joschi. Ich darf Sie doch so nennen. Sie geben also zu, die Walter von Schnecke erworben zu haben. Okay, habe ich. Und wo waren Sie in der Nacht vom 20. auf den 21.? Hier im Leon, die ganze Nacht. Habt ihr Aufgüsse gemacht und so? Das behaupten Sie. Fragen Sie die anderen. Also die Mädchen. Ich habe hier aber einen Polizeibericht. Davidswache. Streife zwischen 1 Uhr und 2 Uhr am 21. dieses Monats. Das Personal des Leon ist genau aufgelistet. Ein Herr Joschi taucht nicht auf. Da kann ich doch nichts dafür. Ein Herr Sikorski an seiner Stelle. Die Polizei, dein Freund und Helfer. Hm? Wissen Sie was, Joschi? Am besten ist es, wenn Sie mitkommen aufs Präsidium. Dort redet es sich leichter. Ist ja nicht zu fassen. Großartig. Fantastisch, Jungs. Das war die Spurensicherung. Und jetzt pass mal auf, mein Bester. Auf dem Bettlaken des Herrn von Weyerhaus sind Spermaspuren gefunden worden. Jetzt wird's eng, Joschi. Na und? Er hat sich halt einen runtergeholt. Muss ja ab und an auch mal sein. Seine Spermaspuren, das ist richtig. Aber auch noch andere, die nicht von ihm stammen. Und was glaubst du, von wem die sind? Wie soll ich das wissen? Bin ich Gott? Werden Sie jetzt nicht frech. So, lecken Sie mal diesen Teststreifen hier ab. Wozu? Schon mal was von genetischem Fingerabdruck gehört? Also, gut, ja. Ich hab was gehabt mit dem Doktor. Aber nicht an dem Tag. Nicht an dem Tag, so, so. Die Haushälterin von Weyerhaus hat aber ausgesagt, sie habe genau an dem Tag die Bettwäsche gewechselt. Und zwar erst gegen Abend. Wie findest du das? Na, also geben Sie es schon zu, Yoshi. Sie haben mit von Weyerhaus in dieser Nacht intimen Kontakt gehabt und ihn anschließend erschossen. Naja, Schweigen ist auch eine Art von Geständnis. Ich möchte mit meiner Anwältin sprechen. Also, warum haben Sie von Weyerhaus erschossen? Sie müssen nicht antworten. Ach, Seewurst, Frau Anwältin. Da war so eine Tussi am Telefon. Das ging überhaupt alles per Telefon. Die Papiere im Schließfach. Bahnhof Hamburg-Harburg. Der Schlüssel per Post. Die sagte genau, was und wie ich es machen sollte. Die wusste also, dass Sie was mit Weyerhaus hatten. Muss sie wohl. Haben Sie die Stimme erkannt? Am Telefon? Nee. War mir doch egal. Hauptsache, die Kasse stimmte. Die Knete lag dann auch wieder im Schließfach. Wie viel? 20.000. Auf Sie kommt jetzt eine Menge Arbeit zu, Philipp. Das ist Ihnen doch hoffentlich klar. Ja. Wer hat sich 20.000 Euro in bar auszahlen lassen? Von welchem Konto? Bei welcher Bank im Umkreis hier? Die Stecknadel im Heuhaufen. Na dann mal los, Teuerster. Ja, ja, Chef. Hallo. Spreche ich mit Frau Ute Eutin, Studienrätin für Mathematik? So ist es. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Ja, was ich will. Ihnen eine erfreuliche Nachricht überbringen. Eine erfreuliche Nachricht? Mir? Ja, doch. Und 20.000 Euro. Was? Die haben Sie doch von Ihrem Konto abgehoben. Oder etwa nicht? Ja, 20.000 Euro. Ja, aber... Die bringe ich Ihnen zurück. Und wissen Sie von wem? Na, doch nicht etwa von dieser Susi. Doch, doch. Genau von dieser guten Seele. Was, die Susi Kröger? Verbindlichsten Dank. Herr Philipp lüftet leicht seinen Hut, wendet sich und geht. Ja, na, hallo, wo gehen Sie denn? Was ist denn mit dem Geld? Schönen Tag noch. Na, dann lassen Sie mal hören, Philipp. Ich hätte das Bauernopfer sein sollen, verstehen Sie das? Nachdem die beiden sich gestritten hatten. Auf Mord und Totschlag. Welche beiden? Na, der warme Bruder, der von Weyerhaus und Henning. Dr. Eutin. Nur Sie und ich, Herr Kollege, haben die genaue Stellung der Sulfongruppen gekannt. Und die Reitmeier? Lieber Herr Doktor von Weyerhaus? Hm? Die hat doch den ganzen Kram getippt. Ach, Sie werden doch nicht... Das ist ja absurd. Sie unterstellen... Ich unterstelle gar nichts. Ich möchte bloß wissen, was da gelaufen ist. Sagt Ihnen der Name Miller etwas? Jake Miller? Nein. Hab mich angesprochen, in meiner Stammkneipe im Leon. Amerikanischer Akzent. Ja, und? Genau gesagt, anzusprechen versucht. Das war aber auch schon alles, hab ihn rausschmeißen lassen. Möglicherweise hat er Sie erpresst und Sie... Ach, Herr Kollege, ich muss wirklich bitten... Na, bei Ihrem Lebenswandel! Ich könnte ebenso gut annehmen, dass er Sie... Ich bin Wissenschaftler, ich interessiere mich nicht für Weiber. Das weiß ich. Und andere wissen es auch. Sollte das eine Anspielung sein, Herr Kollege? Auf was denn? Eutin, diese Diskussion macht keinen Sinn. Gehen wir mal davon aus, wir beide sind Ehrenmänner. Vielleicht war es ja wirklich jemand Dritter. Eben. Aber wer? Wie gesagt. Ach, vergessen Sie es. Wer auch immer, wir können nichts beweisen. Die Logik kennt keine negativen Beweise. Folglich stehen wir beide unter einem scheußlichen Verdacht. Verstehen Sie? Wir haben beide einen Ruf zu verlieren, international. Wenn nur eine Spur von Verdacht an uns hängen bleibt, ich möchte Ihnen einen Vorschlag machen. Dieser Vorschlag betraf mich. Henning zählte mir 10.000 Euro auf den Tisch. 5 von Weyerhaus, 5 von mir. Du bist an der Materie plausibel nahe genug dran. Von dir wird man es glauben. Wir händigen dir belastendes Material aus. Der Werkschutz wird einen anonymen Hinweis bekommen, deine Wohnung durchsuchen, das Material finden. Du wirst alles zugeben. Es passiert dir gar nichts. Du spinnst doch. Total. Hau ab. Susi, kein Mensch im Konzern ist daran interessiert, die Geschichte an die große Glocke zu hängen. Die Öffentlichkeit darf davon nichts erfahren, sonst sind die Aktien gleich im Keller. Alle sind daran interessiert, die Geschichte unter den Teppich zu kehren. Schau, du kündigst in bestem Einvernehmen, kriegst ein blendendes Zeugnis und alle atmen auf. Nicht mit mir, Henning. Nein, nein, nein, nicht mit mir. Und wenn deine Alte die Geschichte verraten hat? Du nimmst doch immer Akten mit nach Hause, Computerdisketten mit den ganzen Formeln und so. Diese Mathematik-Sau kennt sich doch aus mit all diesen Sachen, ha? Ja, es wäre möglich, lässt sich aber auch nicht beweisen. In meiner Stellung ist es eben üblich, auch in der Freizeit zu arbeiten. Das wäre doch schon ein halbes Geständnis. Und wenn es nun doch der von Weyerhaus gewesen ist, ha? Diesem Schleimbeutel, dem Verlogenen, traue ich alles zu. Susi, wenn das ausgestanden ist, ja, dann beginnt für uns ein neues Leben. Wenn ich die Stelle habe, die nimmt mir dann keiner mehr. Und dann lasse ich mich scheiden. Doch, wir ziehen in die Villa an der Elbchaussee. Susi, bitte. Nein, sagte ich. Ich soll für alles den Kopf hinhalten. Wissen Sie was? Ich war vielleicht ein leichtes Tuch, hm? Mag sein. Hab Spaß an der Freude. Aber ich lasse mich nicht als Verbrecherin hinstellen vor all den Leuten, den Kollegen und Kolleginnen, den Vorgesetzten. Die mochten mich nämlich alle. Gib dem Schlammbohrer die 5000 Eier zurück, er soll sie sich in den Arsch schieben. Ja, und mir gibst du 20.000. Aber frag nicht wofür, sagte ich. Susi, ich bitte dich. Ach, halt dich da raus, ich mach das. Verlass dich drauf. Ich liebe mein Kind, hörst du? Mein Kind. Und ich liebe seinen Vater. Paletti? Verstehen Sie? Ich konnte nicht anders oder glaubte nicht anders zu können. Um dem Weyerhaus eindeutig die Schuld zuzuschieben und Henning vor aller Welt eindeutig reinzuwaschen. Ja, war vielleicht dumm von mir. Naiv. Dilettantisch. Blöd. Haben Sie das zu Protokoll genommen, meine Herren? Anstiftung zu Mord aus lauter Liebe. Dann kann die Gerechtigkeit ja ihren Lauf nehmen, ja? Philipp? Sagte der Kriminalhauptkommissar Tom Schulz. Ja, Chef. Das haben Sie gut gemacht. Ich werde Sie zur Beförderung vorschlagen. Und die Gerechtigkeit nimmt ihren Lauf. Nur weil der Yoshi das Magazin nicht auch noch geputzt hat und nichts von Schneckes Fingerabdrücken wusste. Ja, ja, Sokrates hat doch immer wieder recht. Der Böse ist ein Unwissender. Das Panorama fasziniert mich. Das Werksgelände mit seinen rauchenden Schloten, der silbrig glänzende, majestätisch dahinfließende Strom mit seinen Schiffen, das leuchtende Elbkreuz hoch über den Werkshallen. Eine imposante Präsentation industrieller Macht. Großartig. Ich nehme an, Sie haben die weite Reise nicht gemacht, um mir die Aussicht zu erklären, Herr... Parsen. Gottfried Parsen. Aus Zürich? Aus Basel. Was kann ich für Sie tun? Meine Zeit ist bemessen. Verständlich. Ist doch Alfred Brühlheisen-Y, Generaldirektor des Elbkonzerns. Bundesverdienstkreuz erster Klasse. Sie sollen nichts für mich tun. Ich werde etwas für Sie tun. Ich werde Ihnen ein Angebot machen. Ein Angebot, das Sie nicht ablehnen können. Sie machen mich neugierig. Aber bitte nehmen Sie Platz. Danke. Also, was würden Sie sagen, wenn Ihr Porträt auf der Titelseite des Spiegel erschiene? Sind Sie Journalist? Nein. Na also, das käme natürlich drauf an, auf den Kontext. Auf den Kontext, genau. Sie sind verheiratet, Herr Generaldirektor. Ja, in zweiter Ehe. Ihre erste Frau starb vor 20 Jahren. Das ist richtig. Und diese Ehe war kinderlos geblieben. Jetzt habe ich eine liebe Frau und drei sehr begabte Kinder. Nicht übel für einen Generaldirektor. Ihre erste Frau war eine gebürtige Flüeler. Ja. Und die Flöhlers besaßen die Schaffhauser Farbenwerk AG? Ja. Die Werke mussten allerdings veräußert werden. Die wirtschaftlichen Umstände. Aber was soll das? Nämlich an die United Chemistry Illinois. Aber nur 51%. Die restlichen 49% verblieben im Besitz der Familie. Genauer gesagt, in ihrem Besitz, Herr Generaldirektor. Denn ihre verstorbene Gattin war die letzte Flüeler. Ist das so? Korrekt, aber... In Form eines Aktienpaketes im Depot der Schweizer Allianzbank. Woher haben Sie diese Information? Ach, sehen Sie, im Zeitalter der Informatik, des World Wide Web... Da ist selbst das Bankgeheimnis keine so eindeutig definierbare Sache mehr. Fassen wir zusammen. Sie sind Generaldirektor und Vorstandsvorsitzender der Elb Chemie AG. Sie besitzen nur ein unbedeutendes Aktienpaket dieser Firma, Vorzugsaktien, wie sie alljährlich in knapp bemessener Zahl an das Kader des Unternehmens abgegeben werden. Aber Sie sind im Besitz von 49% der Schaffhauser Farbenwerke AG. So kann man das sehen, ja. Im Zeitalter der Globalisierung... Globalisierung, natürlich. So kann man es auch sehen. Nun, verehrter Herr Generaldirektor, man könnte es auch anders sehen. Da bin ich aber gespannt. Man könnte zum Beispiel sehen, dass das Patent auf Ihr Hansa Chrom AP nicht von Ihrer Elb Chemie angemeldet worden ist, sondern von den Schaffhausern. Und damit einhergehend natürlich von der UCI. Ich bin sprachlos. Aha. Über den Stand Ihrer Informationen und über Ihre Frechheit. Kurz und gut. Irgendjemand hat die drei Sulfongruppen an die UCI verraten. Das ist hässlich. Noch hässlicher allerdings ist der Umstand, dass man nicht weiß, wer es war. Der Schwule von Weiherhaus, der liebestolle Eutin, die kleine Kröger, die ehrgeizige Ute. Tja, wir tappen da völlig im Dunkel. Völlig im Dunkel. Was sonst? Der Spiegel könnte zum Beispiel, um darauf zurückzukommen, und das wäre jetzt am allerhässlichsten, eine Erhellung dieses Dunkelns ermöglichen. Wenn man bedenkt, dass Sie, verehrter Herr Brühlheisen, ja der unmittelbare Nutznießer dieses, nennen wir es einmal so, Patenttransfers sind. Die Elb Chemie hat die Forschungs- und Entwicklungskosten getragen. Und die waren nicht gering. Aber die UCI wird nun von der Elb Chemie Lizenzgebühren kassieren. Und die werden auch nicht gering sein. Der Aktienkurs wird steigen und damit die Dividende auf Ihrem Konto bei der Schweizer Allianzbank. Wie finden Sie das? Wie wird der Spiegel das finden? Wollen Sie mich erpressen? Oh nein. Das wäre nun das absolut hässlichste Wort in diesem Disput. Im Gegenteil. Ich will Ihnen helfen. Kein Spiegel, kein Porträt, keine Titelgeschichte. Noch ist die Schweizer Allianzbank dicht, aber... Es gibt auch noch andere Hacker außer mir. Das heißt, Sie müssen Ihre Aktien sofort loswerden. Ich soll die Schaffhausen-Aktien... Verkaufen, genau. Naja, also... Die so schnell wie möglich. An wen? An mich. In welchem Auftrag handeln Sie? In meinem eigenen, ausschließlich. So. Und wie viel bezahlen Sie? Den Nominalwert. Sie sind ja verrückt. Des Generaldirektors Besucher erweckt allerdings keineswegs den Eindruck einer Verrücktheit. Ganz im Gegenteil. Sie wollen also nicht verkaufen? Nicht zum Nominalwert, nein. Wenn schon zum heutigen Kurs. Schade. Über so viel Geld verfüge ich nicht. Tut mir leid. Ich passe und empfehle mich. Halten, warten Sie! Es war ein interessantes Gespräch, fügt Herr Parsen noch hinzu. Es ist doch alles absurd! Sie können nichts beweisen. Niemand kann etwas beweisen. Man wird Sie verhaften. Oh nein, nein. Ich rufe den Werkschutz. Oh, besser nicht. Sagt Ihnen der Name Miller etwas? Jake Miller? Ist Ihnen nicht gut, Herr Direktor? Soll ich den Werksarzt rufen? Was wissen Sie von Miller? Nur, dass er versucht hat, von Weyerhaus zu erpressen. Wegen der Sulfongruppen. Dann wissen wir ja, wer Sie verraten hat. Was habe ich damit zu tun? Nun, Miller ist zufällig ein guter Bekannter von mir. Er hat mir diese Kassette verkauft. Aus seinem Minitonbandgerät, das er bei Besprechungen immer mit sich führt. Und darauf ist Ihre Stimme zu hören, Herr Generaldirektor. Mit der Empfehlung, den schwulen Doktor zu erpressen. Als Fleißaufgabe hat er dann dummerweise auch noch bei der Eutin probiert. Sie sind ein Schwein. Ich? Ein Mensch ist ermordet worden wegen dieser Patentaffäre. Und zwei andere gehen lebenslang hinter Gitter. Und Sie haben, weil der Doktor und die Frau nicht spurten, selber den Miller die Sulfongruppen in die Hand gedrückt. In St. Moritz. Beim Skifahren. Selbstverständlich mit der lieben Frau. Und den drei sehr begabten Kindern. Also passen Sie auf, Allerwerteste. Ich habe kein Interesse an Gerechtigkeit, Verrat, Erpressung, Mord, ist mir alles scheißegal. Aber ich habe alles Interesse an Ihren Aktien. Herr Gottfried Parsen öffnet sein elegantes, schwarz-ledernes Aktenköfferchen. Und ein Papier bei mir. Hier. Sie müssen bloß noch unterschreiben. Bitte mit Ihrem goldenen Montblanc-Füllfederhalter. Wegen der Echtheit der Unterschrift. Eine ehrenwerte Gesellschaft von Friedrich Bestenreiner. Die Sprecher waren Klaus Degenhardt, Buddy Elias, Ludwig Schütze, Nicola Weiße, Andreas Müller-Crepon, André Jung, Sandra Capretti, Heiner Hitz, Barbara Falter und andere. Komposition Jonas C. Heffeli, Regie Buschi Luginbühl. Eine Produktion des Schweizer Rundfunks DRS aus dem Jahr 2003.